Und es folgt das letzte, siebente Kapitel. Der Onkel liest, was er erlebt hat. Als Ringelhut zu Konrads Eltern kam, hatten sie den Jungen schon zu Bett geschickt. »Was habt ihr denn heute wieder angestellt?« fragte Konrads Mutter, also die Frau von Onkel Ringelhuts Bruder. »Hat er nichts erzählt?« fragte der Onkel obenhin. »Keinen Ton«, sagte Konrads Vater. »Der Junge tut, als seien eure Donnerstage das Geheimnisvollste, was es gibt.« »Sind sie auch«, entgegnete Ringelhut. »Übrigens, kriege ich nun ein Glas Bier oder kriege ich keins?« Konrads Mutter schenkte ihm ein und fragte, während er das Glas auf einen Hieb leer trank, »Was für Dummheiten habt ihr heute gemacht?« »Ach«, sagte der Onkel, »heute ging's sehr lebhaft zu. Auf der Klassisstraße fragte ein Pferd, ob wir Zucker bei uns hätten. Wir hatten aber keinen. Wer denkt denn auch an sowas? Na, und dann kam es in meine Wohnung. Anschließend waren wir beim dicken Seidelbast. Der ging früher in Konrads Klasse. Kennt ihr den? Nein? Jetzt der Präsident im Schlaraffenland. Besonders nett sind dort die Hühner. Sie legen Spiegeleier mit Schinken. Ja, und dann hatte ich mit Napoleon und Julius Caesar Krach. Die saßen nämlich auf unseren Plätzen, auf bezahlten Plätzen. Später trafen wir die kleine rothaarige Babette. Die ist in der verkehrten Welt Ministerialrat für Erziehung und Unterricht, weil ihre Frau Mutter dort ausgebessert wird. Mein Hauswirt, der Clemens Waffelbruch, ist übrigens auch dort. Na, der kann's brauchen. Dann waren wir in der automatischen Stadt, dort lenkten sich die Autos von selber. Und dann ritten wir auf dem Äquator zur Südsee. Ein Glück, dass ich meinen Spazierstock mit hatte. Konrad befreundete sich mit einer schwarz- und weiß karierten Mädchen, Petersilie hieß das reizende Geschöpf, also ich wundere mich immer noch, dass wir rechtzeitig wieder zu Hause waren. Konrads Eltern, die auf dem Sofa saßen, blickten einander entsetzt an. Der Vater sagte ernst, »Komm, zeig mal deine Zunge.« Und die Mutter fragte, »Willst du einen Priesnitz-Umschlag auf die Stirn?« »Noch ein Glas Bier will ich«, meinte Ringelhut, »aber rasch, sonst trinke ich aus der Flasche.« »Auf keinen Fall«, rief sein Bruder, »keinen Tropfen Alkohol kriegst du mehr.« »Lieber Julius«, sagte Konrads Mutter streng zu ihrem Mann, »warum hast du mir bis heute verschwiegen, dass es in eurer Familie Geisteskranke gibt?« »Hast du Schmerzen im Hinterkopf?«, fragte Konrads Vater den Apotheker. »War der Junge am Nachmittag zu lebhaft? Du musst strenger mit ihm sein.« Ringelhut schenkte sich sein Glas voll, trank und sagte, »Mit euch ist heute wieder mal nicht zu reden. Ihr seid viel zu ernst für euer Alter.« »Das hat uns noch gefehlt«, rief Konrads Vater. »Jetzt machst du uns noch Vorwürfe. Wir wären zu alt. Du bist zu jung, nur dass du es weißt.« »Das gibt's«, fragte der Onkel. »Na denn, Prost. Gehabt euch wohl. Ich guck noch zum Jungen rauf. Mal schauen, wie er schläft.« »Und gute Besserung«, sagte Konrads Vater. »Wenn ihr nochmal davon anfangt«, rief Ringelhut, »renne ich in meine Apotheke, hole Niespulver und spreng euch damit in die Luft.« »Servus, ihr Trauerklöße!« Er kreuzte die Arme vor der Brust, verneigte sich wie ein vornehmer Türke und verließ die beiden, die ihm bewegt nachblickten. Ganz behutsam knipste er in Konrads Zimmer das Licht an, dann schlich er auf Zehenspitzen zu dem Bett hin. Der Junge schlief fest, aber plötzlich bewegte er sich, lächelte im Traum und sagte, »Ne Mark wär mir lieber.« Ringelhut beugte sich über den Schlafenden und flüsterte, »Am nächsten Donnerstag kriegst du eine Dampfmaschine, du Lümmel.« Dann sah er sich im Zimmer um. Auf dem Schreibpult lag ein Heft. Er schlich hinüber. »Deutsche Aufsätze« stand auf dem Heft. Er schlug es auf und blätterte, bis er, was er suchte, gefunden hatte. Er las die Überschrift und dann las er den ganzen Aufsatz. Was ich in der Südsee erlebte. An den Donnerstagen ist's immer sehr fidel, wegen mein Onkel. Der ist Apotheker und heißt Ringelhut, genau wie ich. Weil er mein Onkel ist. Heute war wieder Donnerstag und als ich ihm sagte, ich muss einen Aufsatz über die Südsee machen, weil ich gut rechne und keine Fantasie habe, sagte er, da gehen wir mal so rasch rüber, in die Südsee nämlich. Deinen Lehrer wollen wir's mal zeigen. Tut mir leid, das hat er gesagt. Na, und wir los. Es war eine rasige Tour. Erst in den Schrank im Korridor, dann ins Schlaraffenland, dann in eine Burg mit verflossenen Fürsten, dann wohin schlechte Eltern erzogen werden, es war lehrreich, dann in eine völlig elektrische Stadt, es gab viel Durcheinander, es gab Überschwemmungen, der elektrische Strom kochte über, die Fahrstühle flogen zum Dach hinaus. Wir rauf aufs Pferd und fort war alles. Wir hatten es auf Gleisstraße getroffen und mit Zucker gefüttert. Glasierstraße getroffen und mit Zucker gefüttert. Und es konnte Rollschuh fahren. Das führt aber zu weit. Mit Hilfe des Äquators, den ich mir anders dachte, ritten wir quer durchs Ozean auf eine Südseeinsel. Links und rechts lagen Inseln mit Korallenriffen, aus denen man die berühmten Ketten macht, und mit Haifischen, von denen wollte einer mein Onkel fressen. Wegen dem Bauch, aber er hat gar keinen. Ich, nicht faul, gab ihm ein Ding auf die Schnauze und der Onkel mir eine Mark. Wegen der Dampfmaschine. 4,80 Mark ist zu wenig, habe ich schon. Denn 4,80 Mark ist zu wenig, habe ich schon. Denn dirigierte ein Affe im Chor. Auch ein Elefant war dabei und klapperte mit Koksnüssen. Wir dachten doch, sie rissen aus. Besonders kitzlig war die Sache mit den drei Tigern gern. Der Onkel wollte mit dem Spazierstock schießen. Da zogen sie ein weißes Tuch raus und liefen in Urwald. Kingurus trafen wir auch, die strickten Strümpfe und die Woller haben sie in ihren Beuteln, den sie haben. Am schönsten war, dass wir Petersilie trafen. Das ist ein kleines Kind und schwarz und weiß gekästelt. Denn ihr Vater ist Häuptling und die Mama bloß Tippfräulein. Sie heulte wegen dem Wallfisch, der hinter ihr her war, denn die Wallfische sind Säugetiere. Und im Wasser leben sie mir aus versehentlich. Sie hatte ihm die Zunge rausgestreckt und nun war er tückisch. Rabenas war ein Häuptling mit heißen Bratäpfeln und schoss und vertrieb das Ungeheuer. Leider musste sie dann weiter, weil ihrem Vater eine Perle aus der Krone gefallen war. Der Stamm, wo wir zu Mittag aßen und tauchen konnten, die Jungen toll, wollte uns gebratenes Menschenfleisch vorsetzen. Gott sei Dank, sie hatten keins in der Speisekammer. Es gab auch ohne das verrücktes Zeug Elefantensteak und Koteletts von einem Vogel, wie der Strauß einer ist, und Schneckenmus. Onkel Ringelhut hätte fast, aber er hat dann nicht. Ah. Er weiß fast stets, was sich gehört. Leider blieb das Pferd dort. Um eine Schimmeln zu heiraten. Als wir uns von Petersilie verabschiedet hatten, sagte der Onkel, es ist gleich. Und wenn wir nicht gleich der Schrank begegnen, bleiben wir da und lassen uns braten. Aber da kam Rabenas wieder und hexte den Schrank hin. Und wer wir durch waren, standen wir wieder in dem Onkel seine Wohnung. Und der sprach, nun mach, dass du heimkommst, sonst bräuchst. Oje, meine Eltern haben nichts gemerkt, denn ich kam zum Abendbrot zurecht und das ist bei uns die Hauptsache. Und dann habe ich mich hingesetzt und den Aufsatz geschrieben, trotzdem ich in der Südsee war und zurück, und einen freien Aufsatz, ja, darüber, das soll mir mal einer nachmachen. Ohne meinen Onkel wäre es nicht zu machen gewesen, aber ist ja aus derselben Familie. Mein Onkel hat's auch gesagt, das ist wohl alles, was ich in der Südsee erlebt habe. Kann sein, auch nicht, aber es war so sehr vieles. Wenn man's aufschreibt, vergisst man die Hälfte, und wer's nicht glaubt, lässt es eben bleiben. Oder er kann ja meinen Onkel fragen, der heißt wie ich und ist Apotheker, und da kann er was erleben. Meine Güte, viele Fehler hat der Junge geschrieben. Onkel Ringelhut legte das Heft behutsam aufs Schreibpult zurück, ging noch einmal zum Bett hinüber, nickte dem schlafenden Jungen zu, schlich auf den Zehenspitzen zur Tür, drehte sich dort noch einmal um und sagte, während er das Licht ausknipste, Gute Nacht, mein Sohn. Und dabei war es doch nur sein Neffe. Zu Ende.